an der Welt, ihren Kot unschätzbar hält, weil sie so freundlich mit mir tut. Sie wollte gern allein das Liebste meiner Seele sein. Doch nein, Gott sei Dank, mein Herz zu haben, ich find in ihm, ich find in ihm, ich find in ihm das höchste Gut. Wir sehen zwar auf Erden hier und da ein Bächlein der Zufriedenheit, das von des höchsten Güte quillet. Gott aber ist der Quell mit Strömen angefüllt. Da schöpf ich, was mich alle Zeit kann sattsam